Offenbarung Kapitel 13. Und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Pardel, und seine Füße als Bärenfüße, und sein Mund eines Löwenmund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund, und seine tödliche Wunde ward heil, und der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres, und beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit ihm kriegen? Und es ward ihm gegeben, ein Mund zu reden große Dinge und Lästerung, und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währete 42 Monden lang. Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte, und die im Himmel wohnen. Und ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm ward gegeben Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem lebendigen Buch des Lammes, das erwürget ist von Anfang der Welt. Hat jemand Ohren, der höre. So jemand in das Gefängnis führet, der wird in das Gefängnis gehen. So jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Und ich sah ein ander Tier aufsteigen von der Erde und hatte 2 Hörner gleich wie das Lamm und redete wie der Drache. Und es tut alle Macht des ersten Tieres vor ihm. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, welches tödliche Wunde heil worden war, und tut große Zeichen, dass es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen, und verführet die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie dem Tier ein Bild machen sollen, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig worden war. Und es ward ihm gegeben, dass es dem Bilde des Tieres den Geist gab, dass des Tieres Bild redete und dass es machte, dass welche nicht des Tieres Bild anbeteten, ertötet würden. Und machte allesamt die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, dass es ihnen ein Mahlzeichen gab an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666.